Von Wand zu Wand sind es vier Schritte. Nur meinen Atem kann ich hören. Nur meinen Atem kann ich hören. Verloren. Den Sinn für Zeit habe ich verloren.